Wie aber können sie dich richten lassen, während sie doch die Tora haben, in der das Urteil Allahs enthalten ist, und sich hierauf nach alledem abkehren? Diese sind doch keine Gläubigen.